Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Für die Piraten spricht der Kollege Rohwedder. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe jetzt hier 5 Minuten, um über die Dichtheitsprüfung, über die Landeswassergesetzänderung zu reden. Das finde ich großzügig bemessen angesichts der Tatsache, dass das Thema eigentlich schon seit 20 Jahren vor sich hin köchelt. Es heißt auch nicht mehr Dichtheitsprüfung, es heißt jetzt Funktionsprüfung. TWIX ist jetzt Rider, das heißt, die Landesregierung bewegt sich langsam. Sie bewegt sich allerdings zu langsam und nicht weit genug. Gut an dem Vorschlag der Landesregierung ist, dass weiterhin eine bundeseinheitliche Regelung angestrebt wird. Wenn sich die einzelnen Bundesländer, 16 Stück, und der Bund selber auf eine gemeinsame Regelung einigen müssen, dann verhindert das nämlich den Extremismus, der hier in diesem ursprünglichen Antrag der Regierung zum Ausdruck kam. Gut ist auch die Subsidiarität, dass man über kommunale Satzungen auf lokale Gegebenheiten Rücksicht nehmen kann und dass dadurch auch die ganze Sache dichter an die Bürger kommt. Allerdings besteht die Gefahr, dass der schwarze Peter dann den Kommunen zugeschoben werden soll, und da werden wir darauf achten, dass das nicht passiert. Gut ist auch die Unterscheidung zwischen Wasserschutzgebieten und keinen Wasserschutzgebieten, denn sie liefen da in ein Verfassungsproblem rein, in das Willkürverbot, dass man Gleiches gleich behandeln muss und Ungleiches ungleich. Und das haben sie in den ersten Entwürfen nicht getan. Das haben sie jetzt geheilt, und gut ist auch die Beibehaltung weiterer Differenzierungen zwischen gewerblichen und privaten Leitungen, und auch das 3-Hektar-Kriterium scheint vernünftig begründbar zu sein. Gut ist auch, dass es die 3 Schadensklassen gibt, dass man also auf unterschiedliche Schäden, die festgestellt werden, auch unterschiedlich angemessen und flexibel reagieren kann. Insgesamt ist dieser Antrag der Regierung aber unzureichend, denn es gibt weiterhin einen Generalverdacht für Wasserschutzgebiete. Und das ist wieder ein Verstoß, nach wie vor nicht geheilt, gegen das Übermaßverbot der Verfassung. Die Bürgerinitiativen haben das erkannt, die haben sich nicht täuschen lassen. Und die Oppositionsparteien hier im Landtag ebenfalls nicht. Am Sonnabend findet in Übach-Pallenberg eine Großveranstaltung der Bürgerinitiativen statt zu dieser Thematik. Und ich würde es begrüßen, wenn sich dort auch mal Vertreter von SPD und Grünen sehen ließen. Ich bin bei einigen Veranstaltungen von Bürgerinitiativen gewesen, da waren Piraten, CDU und FDP-Vertreter anwesend hier aus dem Landtag, aber keine Grünen und keine Sozialdemokraten, und das finde ich schade. Wie sieht es eigentlich mit Gegenden aus, in denen es Ewigkeitsschäden durch Bergbau gibt? Ich hatte neulich das Vergnügen, mit einem Mitglied der Grünen zu sprechen aus dem östlichen Ruhrgebiet, der davon betroffen war. Der hatte an seinem Haus eine Dichtheitsprüfung durchgeführt, weil er weiß, dass er in einem Bergsenkungsgebiet wohnt. Da waren Schäden festgestellt worden, und er hat sich dann mit den Verursachern in Verbindung gesetzt und verhandelt. Der ist also nicht den Gerichtsweg gegangen. Der war dann noch mit 5.000 Euro bei der Sanierung seines Kanals dabei, für einen Schaden, für den er nicht verantwortlich war, aber hatte eben einfach keine Lust, sich auf einen langen Prozess einzulassen. Der ist wenig begeistert, ein grünes Mitglied von diesem Entwurf. Und dieser Druck von unten, den auch die SPD wohl verspürt hat aus ihren eigenen Reihen, der wirkt also jetzt, das zeigt sich an der langsamen Bewegung der Regierung. Die SPD im Hochsauerlandkreis hat eine Volksabstimmung vorgeschlagen. Ich weiß nicht, wie die SPD-Landtagsfraktion das sieht. Volksabstimmung ist immer etwas, was bei uns Piraten auf den fruchtbaren Boden fällt. Da sind wir gerne mit dabei. Und die Grünen, als Partei der rechtsschutzversicherten Oberlehrer, deren Mitglieder... deren Mitglieder im Durchschnitt ganz gut Geld haben und Häuser haben. Ich habe ja eben das Beispiel gebracht von Ihrem Mitglied. Bekommen Sie auch mal ein bisschen Druck aus den eigenen Reihen, das wäre zu wünschen, damit Sie von Ihrem extremistischen Entwurf hier wegkommen. Was die Legendenbildung angeht, die der grüne Vertreter, Herr Mark hat hier bekämpfen möchte, kommen Sie doch nach Übach-Pallenberg und erzählen Sie dort die Geschichte von Solingen. Die Bürgerinitiativen dort, die Vertreter, werden Ihnen gerne bei der Bekämpfung der Legendenbildung helfen an diesem Punkt. Ich habe jetzt nur noch 1 Minute. Es gibt keine valide Quelle oder wissenschaftliche Begründung für eine massive Gefahr, die von diesen undichten privaten Leitungen ausgeht. Und deshalb ist auch kein Generalverdacht gerechtfertigt, auch nicht in Wasserschutzgebieten. Der Antrag der Regierung ist in dieser Form nicht zustimmungsfähig. Allerdings geht es ja auch darum, hier um die erste Lesung und um die Überweisung in den Ausschuss. Dieser Überweisung kann man natürlich zustimmen. Im Augenblick jedenfalls ist der FDP-Antrag, auf den ich als Dritter jetzt nicht näher eingehen kann, deutlich besser als der Regierungsantrag. Und dem werden wir auf jeden Fall auch zustimmen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Obeder. Für die Landesregierung hat Minister Remmel das Wort. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.